Basis Trip. Hallihallo und herzlich willkommen zum Quasis Trip Podcast nach einer relativ langen Pause. Endlich auch wieder mit der richtigen Besetzung, nicht das Pottlichteln. Und wir haben tolle Gäste, den Pictimundi. Oh, allumfassendes Drangsal, ich heiße dich willkommen. Und natürlich einen ganz besonderen Gast, den wir alle schon vermisst haben, der wunderbare Vulpex. Ja, ich bin es. Und noch ein Rückkehrer, der gute Asen, ist auch wieder dabei. Ja. What's up? Ja, wie immer in diesem Teil des Podcasts die einfache und mehr oder weniger leicht zu beantwortende Frage. Was habt ihr zuletzt gesehen? Oh, ich will anfangen. Okay, du darfst nicht anfangen. Oh. Wir können ja einfach in der Reihenfolge machen, Lassig. Lassig pickt die Mundi Vulpex und dann ich. Oder ich vor Vulpex, einfach nur um ihn ein bisschen zu bullen. gut, dann macht ihr mal. Ja, also ich weiß nicht, bei mir geht's ja auch relativ schnell. Also ich habe viel gerewatcht. Unter anderem Tatami Galaxy, Panty and Stocking, Tokyo Magnitude. Die ersten 10 Folgen von Shinsekai Yori, und das war's, glaube ich, von den Rewatches. Oh, Panty and Stocking wäre tatsächlich auch mal ein Rewatch bei mir wert. Das habe ich vor Jahren das letzte Mal geschaut. Ja, lohnt sich. Hat sich größtenteils nichts verändert, in meiner Ansicht, an den Anime, außer halt bei Tatami Galaxy. Den habe ich jetzt von einer 9 auf eine 8 runter, weil ich finde ihn immer noch gut gemacht und so weiter, aber der gibt mir persönlich halt überhaupt nichts. Oh. Ich finde halt das Ende irgendwie mega enttäuschend. So, nach dem ganzen Aufbau. Du gerade ganz viele Menschen. Ehrlich gesagt, allerdings, ich sehe es genauso mit Tatami Galaxy. Tatami Galaxy ist einfach ein Anime, der ein bisschen mit dir persönlich resonieren muss und ich habe da auch wenig rausbekommen, ehrlich. Das dementsprechend hat auch bei mir, ich glaube, ebenfalls eine 8er Bewertung. Also, ja, immer noch genauso gut, wie ich ihn vorher fand, aber ich habe halt in der 9 sind, als 9 bewerte ich halt nur meine absoluten Favoriten, so, mit denen ich auch persönlich irgendwie. Ja, 9 ist ja prinzipiell einfach nur kleine Schritte unter einer 10. Ja. Und ansonsten, ich habe viele Kurzfilme gesehen, tatsächlich. Das war sehr lustig. Ich habe tatsächlich auch Kurzfilme mit einem echten Banshee, also so einem japanischen Erzähler, gesehen im Kino. War so eine Sondervorführung. Das war sehr cool. Habe ich auch, glaube ich, was dazu getwittert und so weiter. Ja, und der einzig richtige, sag ich mal, Anime, den ich in letzter Zeit gesehen habe, war Noragami. Und den fand ich cool. Der hat mir Spaß gemacht. Das war ein sehr angenehmer Anime. Wir hatten den mal in meiner in unserem Manga-Club in Anführungszeichen geschaut. ja, haben das haben der, wir. Da bist du auch immer noch drin, hä? Ja, bin ich tatsächlich. Haben wir den einfach mal angemacht und gesagt, wir gucken so lange, bis er uns keinen Spaß mehr macht. Und dann haben wir halt 9 Folgen am Stück geschaut. Ja. Und er macht, also er ist jetzt nicht irgendwie mega intelligent oder er hat nicht irgendwie voll die krassen Themes oder sowas oder keine Ahnung, die mega intelligenten Action-Szenen oder so, aber der macht auch irgendwie nichts wirklich falsch. Das ist nicht so, wo du dir sagst, ey, das war jetzt richtig scheiße, das war jetzt irgendwie mir zu dumm oder so. Und er hat wirklich nur ein paar kleinere Sachen, also, weiß nicht, zum Beispiel, dass irgendwie die weibliche Hauptfigur irgendwie bis zur Folge 7, 8 einfach nichts tut, einfach wirklich nur die ganze Zeit dasteht, mehr oder weniger. Und so quasi zu der Punkt, wo es wirklich nervig wurde, dann hat sie dann endlich auch mal wieder was, oder hat sie dann endlich mal was unternommen, wurde sie endlich mal aktiv. Und ansonsten, ja, kann man sich angucken. Geht gut runter, sag ich mal so. Man, vielleicht hinzufügen, wenn man halt mit dem Hauptcharakter, mit, ich weiß gar nicht mehr, mit, ja, wie heißt der nochmal? Yato. Der Yatogami. Wenn man halt mit Yatos Art, der ein bisschen dieses Hyperaktive hat, wenn man damit nicht klarkommt, wird es vielleicht schwieriger, aber ansonsten. Ja, stimmt. Wobei er auch das nicht so immer ist. Also er hat ja auch, sag ich mal, seine ernsteren Stellen. Wobei ich ja auch wieder finde, dass es relativ gut gelungen ist, dass das nicht so sich zu komisch angefühlt hat, wenn er so zwischen dem Drama und zwischen den Comedy-Stellen hin und her gewechselt ist. Das ich finde, es wirkt bei ihm ausnahmsweise nicht lächerlich. Ja, kann ich nur zustimmen. Die zweite Staffel werde ich mir demnächst auch mal anschauen. Die soll ja sogar noch ein bisschen besser sein. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Sollte das nicht sogar gerade die sein, die gerade mal sehenswert ist? Ich erinnere mich dran, dass mir Manoragami empfohlen wurde und mir wird gesagt, von wegen, die erste Staffel ist eigentlich ziemlich shit, aber die zweite ist die, die man tatsächlich hingeht und schauen will. Ja, weil die relativ spoilerfrei, die erste Staffel hat noch sehr viel von die, hat sehr viel Teil noch von diesem Monster of the Day Aufzug. Ich habe keine Ahnung, was überhaupt nur die Prämisse von Noragami ist. Du kannst nein, generell für Alga. Es ist einfach so, Noragami Staffel 1 ist halt mehr so diese Monster of the Day, für, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wo es halt immer so ein Gegner pro Folge mehr oder weniger. Also genau, bis auf die letzten einen Gegner drei pro Folge. Folgen, dann wird was anderes aufgebaut und Folge 8, 9 sind, glaube ich, noch inhaltlich mehr oder weniger verbunden und der Rest ist halt tatsächlich so, du hast ein Monster, was auftaucht, was besiegt werden muss und danebenbei passiert genau. Halt noch so Slice of Life. Und Slice dann gibt's Life. Erst später in der ersten Staffel kommt erst dann relativ zum Schluss eine richtige Story bei rum, so ein roter Faden. Und die zweite Staffel hat halt dieses Monster of the Day überhaupt nicht mehr, sondern hat eigentlich nur noch normale Story, sage ich jetzt mal. Also die ist dann ganz normal in der Hinsicht. Okay. Und das ist eigentlich ganz cool zum Schauen und dann ist auch diese Nutzlosigkeit von dem Mädchen, das am Anfang immer da ist, das halt wirklich am Anfang einfach nur da ist, damit sie da ist, ist dann auch weg und so. Das ist dann wesentlich leichter. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich werde es bestimmt irgendwann schauen, aber... Ja, ist jetzt kein Meisterwerk, aber ist jetzt auch... Also immer wenn Leute... Füller, sag ich mal, ja, ne? Ja, es ist immer, also immer wenn Wochenende. So Leute... Ja, immer wenn so Leute sagen so, Anime muss doch nur unterhalten oder so weiter, denke ich mir so, ja... Aber dann muss es ja nicht dumm sein. Und Noragami wäre so ein Fall, das ist unterhaltend, aber das tut nicht weh oder so. Das wäre so genau das, das wäre so ein Beispiel, wo ich sagen kann, okay, wenn du das ist, bei dem Anime verstehe ich das, wenn du das sagst, weil der versucht nicht mehr zu sein und der macht halt Spaß und fertig und dann hat man es halt gesehen und seine Zeit nicht damit verschwendet. Was ich auch sehr geil fand, das Intro ist richtig Hammer und mir ist beim Schauen der Soundtrack aufgefallen, weil der mich sehr an den von Katana Gatari erinnert hat. Und dann habe ich nachgeschaut und es ist tatsächlich derselbe Komponist. Bin ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich das erkannt habe. Katana Gatari hat einen guten Soundtrack. Ich kann mich an keinen Track mal richtig erinnern, aber ich weiß, dass ich ihn gut fand. Weil das aussagt. Nichts über diesen Anime. Außer worum es geht und ich glaube die ersten zwei Folgen oder so. Katana Gatari? Folge. Ja. Ich muss aber sagen, das Opening von Noragami fand ich tatsächlich auch sehr cool. Ist auch in der zweiten Staffel auch wieder ziemlich cool. So Openings, finde ich, sind sehr stark bei dem Anime. Zumindest meinem Geschmack treffen sie. Sagen wir es so. Der Soundtrack bei Katana Gatari war halt unter anderem sehr lustig, weil du hattest da so Stücke, die mehr so eine klassische japanische Musikrichtung gingen und dann irgendwie der nächste Song war so Hardcore-Schranz oder sowas. Oder irgend so ein Zeug. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Und das hast du halt bei dem auch wieder ein bisschen, also so Mix, so Hip-Hop und klassisches, so klassisch japanische Instrumente, so ein bisschen Rock und so weiter. Manchmal war ein bisschen unpassend, also den fand ich jetzt nicht so gut wie von Katana Gatari, aber den fand ich auch ganz cool. Also der Soundtrack an sich, ja. Cool Beans. Ja. Und ansonsten, ich hab noch weiß nicht, Kurzfilme halt gesehen. Unter anderem Tsumi Kino Ie habe ich mehrmals gesehen, ich glaube so irgendwie 10-mal. Oh, warte mal, wie ist der englische Titel nochmal? House of Small Cubes. Oh, fuck off. Finde ja, so schlecht. Ja, ich habe den so oft gesehen, weil ich dafür eine Präsentation mache und eine Hausarbeit drüber schreibe. Und ja, ist immer noch toll, großartig. 10 out of 10. Aha. Okay, ja, gut. Nee, ich stehe mit der Meinung, glaube ich, ein bisschen allein, aber ich konnte der Show so nichts abgewinnen, aber gut, wie gesagt, das ist ein Thema für einen anderen Tag. Keine Ahnung. Also, ich mache einfach mal weiter, ne, so richtig. Ja, wenn dreist. Dich niemand aufhält, dann mach das einfach. Ja, und Vulpex ignoriere ich dann halt einfach, ne? Nein, aber keine Ahnung, ich habe in letzter Zeit nicht nennenswert viel geschaut. Ich habe halt, keine Ahnung, generell seit jetzt einem guten halben Jahr mehr oder minder nur noch Airing Anime geschaut und hin und wieder noch eine große Serie mal nebenher angefangen. Das hat halt angefangen mit, keine Ahnung, rund letzten Oktober mit Zeug wie Galaxy Express 999 und Rose of SI. Seitdem habe ich halt eher mit Airing Anime zu tun und ich habe ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Burnout kommt bestimmt auch nochmal dazu. Ja, die Serie, die ich letztens nochmal angefangen habe, die auch 45 Folgen hat, das ist Juni Kokuki. Die scheint nicht sonderlich bekannt zu sein. Ich habe sie tatsächlich über eine Recommendation gefunden auf MyAnimeList, aber. Und die ersten 10 Folgen, die ich geschaut habe, die sind ganz solide. Ich denke mal, die kennt keiner von euch direkt geschaut. Ich meine, ich hätte die Stats gecheckt gehabt. Sagt mir überhaupt nichts. Ja, Nee. nee. Oh, Pikimundi hat sie fertig geschaut. Ho, aber ohne Bewertung. Wahrscheinlich eine 4. Nee. Nee, war besser, aber ja, ist auch schon ewig her, deswegen wollte ich den Eindruck nochmal überprüfen. Ich glaube, unter den 12 Königreichen ist die ein bisschen besser bekannt. Stimmt. 12 Kingdoms, das ist der englische Titel, ja. Nee, aber ich habe die ersten 9 Folgen bisher geschaut und es ist ein bisschen. Ich weiß selber noch nicht so richtig, was ich davon halten will, ehrlich gesagt. Es geht halt um eine Tuse, die in ihrer normalen Welt auf einmal, also die wird gehasst, so ein bisschen in ihrer Schulklasse halt, Streberin und Shit. Und die werden halt von Dämonen angegriffen und sie kommt halt mit 2 anderen Schülern in so eine Art. Nennen wir es mal, es ist nicht wirklich eine Parallelwelt, aber nennen wir es mal Parallelwelt, damit man sich es besser vorstellen kann. Die halt wieder Medieval ist und Fantasy-Shit geht ab und die Der Leute übliche aus, Scheiß. ja, und die Leute aus der mal quote-unquote richtigen Welt, die da ankommen, die werden halt unter Kaikyaku abgestampft und die sind halt böse Omen und Geschichten und es ist halt so eine Inselkette und je nach Inselkette, also die stellen dann halt diese 12 Kingdoms da, werden die halt anders behandelt und Zeug. Es ist sehr, sehr verwirrend, ehrlich gesagt, weil man sich halt irgendwo anfassen muss, von wie die ganzen Begriffe, die rumgeschmissen werden, die verschiedenen Dämonenarten, die es gibt und Story, wo ich momentan bin, das ist vielleicht, es ist nicht mal wirklich ein großer Spoiler, weil schon in der ersten Folge eigentlich genannt wird, ist, dass sich herausstellt, dass einer der Hauptcharaktere, die Main-Tose, die halt reingezogen wird, dass sie anscheinend destiniert dazu ist, eine Herrscherin zu werden von einem dieser Königreiche. Aber ich sag mal, es ist nicht straightforward, wie die Story ist. Man bekommt sehr viele Begriffe umhergeschmissen, sehr, sehr viele Nebengeschichten, die einfach mal reingebracht werden und momentan sieht man nicht wirklich, in welche Richtung überhaupt das alles geht. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist der Anime auch nie richtig beendet worden. Also da lässt sich abwarten. Ich werde vielleicht danach Hajime no Ippo mal einen Versuch geben. Ich habe dazu letztens ein richtig interessantes Video gesehen gehabt. Und es soll ja einer der, wenn nicht der beste Sport-Anime sein. Also wer weiß. Aber das sind halt auch wieder 75 Episoden. Und ansonsten, Meinst du Asta no Joe oder Hajime no Ippo? Hajime no Ippo. Okay. Nee, und ansonsten, ich habe Berserk rewatcht wegen dem neuen Game, was rauskommt. Und weil ich letzte Zeit sowieso auch eher Manga gelesen hatte, als ich noch zur Uni gegangen bin. Das ist auch mittlerweile ein bisschen abgestorben, aber so viel dazu. Ja, und ansonsten halt, wie gesagt, Airing Anime ohne Ende. Irgendwas Gutes dabei? Suigatsu no Line von der letzten Season noch, also Much Comes in Like a Line, was sowieso vermutlich Anime of the Year für mich wäre. Aber es würde auch nur konkurrieren mit, nennen wir es mal, ein bisschen beinahe schon Guilty Pleasure Zeug wie Flying Witch. Aber definitiv Much Comes in Like a Line. Und das Ding ist halt auch noch nicht fertig, das muss man auch noch dazu sagen. Es kommen noch, wie lange? 6 Folgen? 6 Folgen kommen noch. Also. Ja, das lässt sich auch nochmal abwarten, wie da das Finale werden wird. Aber das ist Ich habe definitiv. irgendwie so über, also wenn ich die Münder sehe, kriege ich so einen Hass. Also ich habe da so überhaupt keinen Bock, den Anime anzufangen, weil ich die Münder so unfassbar hässlich gestaltet Ach, finde. das ist der ganze Sinn und Zweck. wer lässt sich denn Ja, Lassik, das von. sind halt deine Bewertungssysteme. Ja, ich lasse mich da gar nicht von aufhalten. Also für kein Zeichenstil, solange es kein Berserk 2016 ist, Clegg. Aber nee, Das ist ja ich auch kein mag, Zeichenstil. ehrlich gesagt, ich mag den Stil von Fullmetal Alchemist. Ich kann sehen, dass es gewöhnungsbedürftig ist, aber. Ich bin voll bei dir. Ich bin total bei dir da. Ja, der funktioniert halt auch für die Stimmung, die er zum Teil erzeugen will. Ist auf Ja. jeden Fall einer der besseren Titel der letzten Jahre. Auf jeden Fall. Ja, und es ist halt Chef, ne? Also sowieso automatisch mindestens eine 7 von 10. Ha. Oh Gott. Ja, dann darf. Nee, das ist der Kiel für einen von euch beiden. Ja, also genau. Jetzt ist die Frage, wer drängt sich vor? Pikimundi oder Vulpec? Ich dränge mich vor, weil bei mir ist es relativ kurz. Ich glaube, ich genau. Auch nur die aktuelle Season und da auch nur ein bisschen was geguckt. Kann da dem Sangatsu no Lion nur zustimmen. Das ist ein sehr, sehr geiler Anime. Macht sehr viel Spaß zum Gucken. Ansonsten habe ich, glaube ich, exakt die zweite Staffel von Seven Deadly Sins gesehen. Die halbwegs zweite. Also, ich weiß nicht, ob man es wirklich als zweite Staffel bezeichnen soll. Es sind ja mehr so Die vier OVAs OVE-Reihe. gewesen. Die OVA-Reihe, genau. Sie wird ja auf Netflix als zweite Season deklariert und auch auf der Staffel als. Auch so wurde es ja damals das zweite Season deklariert. Und das war's, glaube ich. Ich habe sonst, glaube ich, auch nur so einzelne Folgen, Stellen aus Animes von früher, sage ich jetzt mal, wieder nachgeholt. Und sonst. Ich glaube, ich habe sonst nicht wirklich was geguckt. Ich überlege die ganze Zeit, aber. Was Aber hast du denn zu diesem Anime Hauptsache, gemacht? tatsächlich Aber nicht geguckt, Hauptsache aber. zuerst Ja, labern das ist wollen ja was bei mir, vorne. weil es eben so kurz ist, weil ich tatsächlich nur diese zweite Seven Deadly Sins Staffel. Ich muss sagen, mein, es ist halt eine OVA, das merkt man ja an, das macht das Ding jetzt nicht schlecht, das macht das Ding aber auch nicht gut. Und. Boah. Fans greifen zu, der Rest schaut Probe. So ungefähr, ja. Ich habe ja die erste Staffel nach, glaube ich, zwei oder drei Folgen abgebrochen. Weil es mir Ja, so also echt gar es ist, also nichts gab. man muss es gucken, man soll, oder man sollte es gucken, wenn man Und Fairness. nee, Betrunken ist. wenn du es Oder mal das ja. das auch alles gleichzeitig. Nein, wenn du die Staffel 1 gesehen hast und eine zweite Staffel sehen willst, dann macht es Sinn, diese Staffel auch zu sehen, aus dem ganz einfachen Grund, dass es gewisse Sachen gibt, die, obwohl es eine OVA ist, auf einen größeren Plot wieder hinweisen, der dann kommt, wenn jemals. Aber das war es dann halt tatsächlich auch echt auch schon. Yeah. Sonst nicht so spannend. Ich meine, die erste Staffel von Nanatsu no Taizai war meiner Meinung nach schon einfach nur sehr, sehr, keine Ahnung, mittelmäßig, selbst unter den Action-Shows oder action-orientierten Shows. Mir hat War es irgendwie halt, Spaß gemacht. ja, das Einzige, was es halt gecarried hat, was es irgendwo ein bisschen halt hervorgehoben hat, war halt die Comedy, nenne ich mal. Und wenn die Comedy halt mit einem nicht gegriffen hat, sagen wir mal die erste Folge, wo der eine Typ einfach den, nee, das war sogar der Hauptcharakter, den Wald einfach mit einem Schlag in zwei Stellen, dieses Over-the-Top-mäßige, oder wenn sie den einen Typen aus dem Gefängnis Genau. rausschlagen und sie Arm drücken halt und dabei kracht die ganze Burg zusammen, wenn die das halt nicht zusagt, dann zerfällt halt die gesamte Show in ihre Einzelteile ein bisschen, ne? Ja, genau. Also das ist halt das, gerade das fand ich halt so geil, dieses komplette Over-the-Top, total lächerliche, wie starksinnig alle sind und wie viel stärker dann immer der andere ist. Das fand ich halt einfach nett, das war so schön. Das hat halt mir sehr Spaß gemacht und das brauchst du aber halt tatsächlich auch einfach, um die Show zu carryen. Ich hatte Und halt sonst war es einfach, eben. Mehr habe ich nicht geguckt. ich hatte halt bei der ersten Nicht Staffel einfach spektakulär. zu häufig das Gefühl, dass das so ein richtig typischer Shonen ist. Also so vom ganzen Aufbau, von den Figuren, die eingeführt werden und alles. Das hat mich so richtig genervt irgendwie. Es gab eine Folge irgendwie in dem Dorf, wo sie dann ankommen und dann hätten sie alle und dann irgendwie der Ausgeschlossene wird dann zum Held und so weiter. Da dachte ich mir, da habe ich wirklich so Augen gerollt, da hatte ich keinen Bock mehr irgendwie. Das war so mein Problem. Ich denke, also, dass da bestimmt auch noch geile Sachen dabei sein könnte, aber Nee, das man fühlt muss sich auch mir zu sagen, typisch an. die ersten Folgen sind auch sehr schlecht vergleichsweise. Also so die ersten Folgen, weil auch der Fanservice-Anteil noch sehr höher ist, der später dann, der ist zwar immer noch da, aber der wird nicht ganz so groß wie in diesen ersten paar Folgen. Das ist ein bisschen schade. Aber sonst ganz okay. Aber mehr ist es nicht. Deswegen wollte ich zuerst, weil es tatsächlich einfach wirklich nur dieses bisschen war, was ich geguckt habe und sonst habe ich halt einfach mal nichts gesehen. So, dann darf Piki Muni die restliche halbe Stunde reden. Oh, halbe Stunde wird natürlich schwierig. Ich habe diese Season nur Sangatsu no Lion wirklich weitergesehen, alles andere irgendwie nicht so unbedingt weiter, weil auch viel los war und so. Dementsprechend wenig habe ich natürlich auch dann sonst gesehen. Eigentlich nur zwei Titel, aber mal gucken, vielleicht schaffe ich es eine halbe Stunde mit denen zu füllen. Also einmal Honobonologe. Das ist ein 10 Folgen umfassendes Kurzfilm-Anime-Ding, was übersetzt irgendwie sowas wie herzerweichendes Tagebuch oder irgendwie bedeuten könnte. Und im Grunde hast du halt 2-minütige Folgen, in denen so die Beziehung zwischen einem Mann, einer Frau und zum Teil einem Kind, das mal in den Folgen kommt, mal nicht, erwähnt wird. Aber ansonsten ist es halt sehr Slice of Life-mäßig und ja. Kann man sich angucken, wenn man sonst nichts zu tun hat. Ich fand's nett gemacht, aber eher durchschnittlich. Oh, jetzt 25 Minuten über das andere, das wird schwierig. Hängen die 10 Folgen zusammen? Nee, ne? Oder Wir das können auch einfach eine nicht halbe Stunde. wirklich. Ja, Wir können auch einfach eine halbe Stunde über Sangatsu no Lion reden, da habe ich auch nichts dagegen. oder Dann wir macht ruhig. schweigen einfach eine halbe Stunde und sagen danach noch mal. Und sagen danach, wie toll Sangatsu no Lion ist. Können wir auch tun. Ihr sagt eine halbe Stunde lang, wie toll Sangatsu no Lion ist. Ja. Okay, auf jeden Fall hatte ich noch Handa Shonen Shi, die ersten 7 Folgen, glaube ich, gesehen. Das sind 25 Folgen insgesamt aus dem Jahr 2004. Das Tolle an diesem Anime ist unter anderem, dass das Opening und das Ending von den Backstreet Boys ist. Wait, what? Ja, das war irgendwie mal so eine Phase, in denen die auch in Japan irgendwie Fuß zu fassen versucht haben oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind 2 Lieder von ihnen. Hat mich gleich irritiert, als ich dann den Anime angeschaltet habe. Aber ansonsten hat der sehr schön so diese 2000er Anime-Stimmung. Und die eigentliche Handlung spielt in den 60er Jahren in Japan. Und es geht um einen kleinen Jungen, ich glaube dritte Klasse oder so, der in der ersten Folge beinahe stirbt und dann wieder zurück ins Leben kommt und seitdem die Fähigkeit hat, mit Geistern zu kommunizieren und dann quasi so als Medium für diese Geister und die normalen Personen fungiert. Und das ist, verstehe einfach nicht, warum der nicht bekannter ist, weil es sehr kurzweilig ist, nichts Besonderes, aber wenn man überlegt, wie Yu Yu Hakusho oder so, klar, da über die Kampfelemente, aber so trotzdem bekannt waren, verstehe ich nicht, warum Hanada Shonen Shi nicht bekannter ist, weil der einfach amüsant ist. Aber wie gesagt, ich habe nur 7 Folgen bisher gesehen, deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen, aber bisher auf jeden Fall eine Empfehlung. Wie viele Folgen hat der? 25. 25. Okay. Und das trotz Backstreet Boys, also muss schon gut sein, der Rest. Backstreet Boys hat dann zumindest die Rewatch Value, ne? Oh, willst du schon Überleitung zum nächsten Ja, Thema machen? natürlich, dafür bin ich hier. Ja. Ich finde es aber auch lustig, dass so westliche Künste immer recht häufig, sage ich mal, in Anime-Openings vorkommen. Also da ist zum Beispiel das von Eden No East. Du hast die beiden von Mushishi, von Lucy Rose und von dem anderen Typen, dessen Namen ich nicht weiß, sind. Also relativ häufig. Das eine Ending von, oder nee, mehrere Endings von JoJo sind von westlichen Bands. Ist immer Ergo ganz lustig. Proxy ist auch beides Ending Stimmt. und Opening. Ja, also Radiohead und irgend so eine unbekannte Band. Ja, ich hatte neulich den Spaß gemacht, mit meiner Freundin einige Openings und Endings durchzuhören, weil sie der Meinung war, die hören sich alle relativ gleich quietschend an. Und ich meine, wenn man die neuesten anguckt, ist es wahrscheinlich auch so. Aber irgendwie fand ich sehr interessant, dass man so auch die Musikrichtungsänderung gemerkt hat in der Branche. So gerade in den 90ern und so war wirklich sehr viel rocklastig bei vielen Titeln. Und ja, jetzt ist eher so J-Pop halt. Ja, das geht auch wieder vorbei, diese Krankheit. Hoffen wir es mal. Ich bin Optimist. Die Frage ist, wird es danach besser? Kann nur besser werden. Ja, es sind ja nicht. Das bezweifle ich. Also, wenn die das schon ertragen haben, dann ertragen die auch Schlimmeres. Ach, Aber was ich soll finde denn es. schlimmer werden? Was soll denn noch kommen? Gute Frage. Weiß nicht, Eben. Schranz. Ich meine, ich würde auch nicht alle J-Pop-Dinger scheiße, aber. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber es ist dennoch so, dass sich vieles sehr gleich anhört und das ist schon irgendwie ein bisschen fraglich. Ja, aber du hast halt auch viele relativ außergewöhnliche Opening und Endings, wie zum Beispiel das von Flag, was so überhaupt ganz und gar nicht anime-typisch ist. Ja, oder Was Paranoia mich auch noch Agent stört. oder Back, aber das kommt halt auch einfach drauf Na an, gut, aber was der Back ist Anime ja machen auch. will. Was hast du gesagt, Wipex? Back ist ja auch vom ganzen Setting her schon Rock. Also wenn sie ein Pop-Opening genommen hätten, das wäre auch sehr komisch. Ja, aber zum Beispiel bei Your Lie in April haben sie kein irgendwie orchestrales oder klassisches Musikopening genommen. Ja, aber Und das das. finde ich, das ist wieder anders vom Case her. Ja, Ich schon, aber ich finde meine nur. das Ding, weil July in April einfach schlechter ist, oder warum? Ja. weil July in April nicht so sehr diesen Fokus, auch wenn es es vielleicht am Anfang hat, es hat nicht diesen Fokus auf die Musik. So sehr, wie es ihn eigentlich doch ein bisschen auch auf diese Story hat. Und Beck, es geht ja rein wirklich nur um dieses, wie wird der Typ zum Rockstar? Und in Your Lie in April Fitting ist es nicht ganz so. Ja, Shigatsu wa Kimi no Uso hatte sowieso eine gigantische Ach Gott. Wesenskrise. Die wussten nie richtig, was sie sein wollten. Und das Letzte, was sie halt waren, war tatsächlich dann halt der Musik-Anime, ne? Aber Ja. dementsprechend lässt sich Shigatsu sowieso kaum, meiner Meinung nach, mit anderen Musik-Anime eben auflisten. Ja, es ist eben schon irgendwo einfach nur mehr Drama in Backlash. meinen Augen. Ja. Das auch. Anstatt einfach nur, wir haben Drama, weil, ja, Ja, er nicht spielen kann und bla, geht Drama da sind es näher drin ein. letztendlich alle, also auch die Guten, also auch Beck und Nodame Kantabil sind Dramen, aber da ist halt der Musikanteil viel, Ja, aber es geht, wahrscheinlich aber viel es besser geht, es geht, eingebaut. aber die Dramen gehen meist eher um, ich weiß nicht, ich fand, das wirkte einfach anders, wie soll ich sagen, Es wirkte wie künstlicher quasi. nein, es wirkte einfach weniger, als ob sie sagen, okay, bei Beck hatte ich immer so das Gefühl, okay, bei Beck geht's darum, die wollen diese Band machen und so, welche Probleme haben sie dabei, während sie diese Band formen? So, Bandmitglieder verlieben sich oder whatever. Und bei Ding hatte ich immer das Gefühl, es ist eigentlich mehr so ein Slice-of-Life-Ding und kein so ein richtiges Drama. Und es geht weniger um die Musik und dass er zur Musik finden, sondern es geht mehr. Du bist gerade abgehakt, Sorry, also. ich hab einfach versucht, den Gedankengang versuche ich gerade zu Ende zu bringen, vernünftig. Es geht einfach nicht um die Musik. Es geht nicht darum, dass er ein guter Spieler wird oder dass er wieder auf dem Weg zur Musik zurückfindet, sondern es geht für mich mehr um dieses: Wir sind alle drei Freunde und ich liebe sie und das ist eigentlich so unsere Story. Und die Musik ist hier mehr Mittel zum Zweck und weniger das Ziel. Wo ich halt eben bei den anderen Animes das Gefühl hatte: Okay, hier ist das Ziel bei Beck, die wollen eine Band formen, eine vernünftige. Und in Your Lie in April war das eher so ein: Okay. Das ist halt sein Trade, der hätte genauso gut, hätte der in meinen Augen auch der beste Sportler der Welt sein können und hat einfach nur nicht mehr seinen Lieblingssport ausführen können. Das hätte für mich denselben Effekt gehabt. Ich glaube, man hätte hier tatsächlich die Story 1:1 so übernehmen können, ohne dass es was groß gemacht hätte. Und in Beck wäre das nicht gegangen, dann hätte man es irgendwie ändern müssen, dann wäre das eine ganz andere Geschichte geworden. Versteht man es irgendwie so halbwegs, was ich meine? Ja, ich verstehe es. Ich habe Beck nicht geschaut, also Dann nein. solltest du es nachholen. Solltest du es Nein, nachholen? Beck ist gar nicht so schlecht. kannst mir nicht sagen, was ich tun soll. Ich kann dir sagen, was du tun sollst. Da wirst du aber gucken. Ja. Junger Mann, du gehst jetzt ins Bett. Und danach schaust du Beck und Shinsekai hintereinander. Ja, ich glaube auch, Shinsekai. Ich habe dem Ding drei Chancen gegeben. Nee. Hast dreimal deinen Shit-Taste bewiesen, oder Ich habe Aber da könnten wir doch dreimal jetzt richtig nochmal durchkommen können. anknüpfen. Lassig, warum hast du denn nur 10 Folgen von Shinsekai Yori gesehen? Ich dachte, das wäre einer deiner Favoriten. Weil ich das mit einer Freundin zusammen gucken wollte. Und nach 10 Folgen, also wir wollten das halt immer aufteilen, so weiß ich, ein paar Folgen pro Tag. Und nach 10 Folgen, wir hatten halt wir haben das erste Mal mit 10 Folgen geguckt. Und danach hatte sie keinen Bock mehr. Ja, würde ja jetzt Arsan unterstützen. Nee, wobei zum Beispiel, weil du Tatami vorhin etwas niedergemacht hast, ich fand bei Shinsekai Yori, den habe ich jetzt glaube ich dreimal gesehen. Und da wurde es, finde ich, mit jedem Mal, dass ich ihn gesehen habe, wurde die Geschichte insofern schwächer. Ich meine, es ist natürlich auch der Perspektive der alleinerzählenden Person geschuldet, dass an Motivik nicht sonderlich viel rauszuholen ist. Es gibt zwar evolutionäre Züge, die du rausziehen kannst und so darwinistisches, sozialdarwinistisches, aber ansonsten ist da symbolisch und so relativ wenig drin. Und das ist zum Beispiel das, warum ich Sumiki no Ie und Tatami sehr schätze und da auch den abermaligen Sehwert hochschätze. Und da können wir ja dann nachher anknüpfen. Sehwert ist auch sehr lustig im Zusammenhang mit Tsumiki no Ie, aber okay. Überspielen wir die schlechten Wortwitze mit einer Abmoderation. Ich glaube, wir haben es gerade so geschafft, die 30 Minuten voll zu kriegen. Was ja Ja, auch schön. dann können wir doch mal erwähnen, wie gut Zangatsu Line ist, und dann können wir die Überleitung machen. Zangatsu Line ist ziemlich gut. Ja, Punkt. es ist mega toll, bestimmt. Halt die Klappe. Die Überleitung. Das Anime of the Year, potenziell von letztem Jahr und diesem theoretisch auch. Ja, Ich mochte ihn. Naja, es ist auf jeden Fall so, dass sie, ich hatte zur Räumlichkeit ja ein Video gemacht, aber auch in anderen Aspekten ist es Oh, so, dass ich sehr. muss einen Nachtrag machen, jetzt ganz kurz. Ne? Ich habe nämlich mir tatsächlich auch das Haus Ich der weiß. kleinen Würfel nämlich angeguckt. Ich fand es ziemlich unspektakulär. The Ihr seid House of alles Small Herz, Cubes. ihr seid alles Ja, so herzlose Dankeschön. Menschen. Ich fand es irgendwie so, ja, okay, der geht halt dann immer tiefer. Das ist jetzt nicht Mensch, irgendwie Wolpex, weißt du, wir haben, deep. glaube ich, einmal vor Jahren mal gequatscht, aber ich möchte mal sagen, ich mag Du bist mir dich. sympathisch, gell? Ja. Der Sehe das ganze genauso. Anime mit 12 Minuten lässt sich auf zwei Motive abbrechen: das Aufsteigen von Wasser, Vergehen von Zeit etc. und die Würfelperspektive. Und wenn ihr den mehrfach seht, seht ihr, dass das in der kompletten Raumstruktur unter anderem in der Anordnung von Bildern, Fernseh, wie die Funktionen sind, wie auch die Geschichte in sich verwürfelt und erzählt wird, aufgegriffen wird und auch beides so ineinander verschränkt den Erzählfluss bildet. Und das ist was, was du in so einem kurzen Werk richtig gut machen kannst, und das macht ihn für mich richtig gut. Nicht nur die Geschichte, die man da hat, sondern auch die Art und Weise, wie sie präsentiert wird. Ist okay. Ich gehe Aber ich das habe mal ihn ein. auch ein paar Mal gesehen. Schon okay, ihr dürft euch das gerne einreden. Kann ich doch schon. Wir haben halt recht, so das Ja, finden sie auch wir haben reizvoll. halt recht. Ja, so viel dazu. Wir haben geklärt, was der beste Kurzfilm-Anime ist, was der beste Anime von 2016 und wahrscheinlich 2017 ist. Was will man mehr in 30 Minuten noch erzählen? Das ist also das Ende dieses Teils. Der nächste Teil folgt bestimmt dann gleich. Irgendwann, wenn ich es dann hochgeladen habe. Aber bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Und das letzte Wort gebührt den Gästen. Tschüss. Hab ich nichts hinzuzufügen. Ich auch nicht.